Ist Bitcoin skalierbar? Zum jetzigen Zeitpunkt beschäftigt sich eine der prominentesten Debatten um Bitcoin mit der Frage der Skalierbarkeit oder der Erhöhung der Transaktionsleistung. Aufgrund der 1 Megabyte Blöcke von Bitcoin liegt die Kapazität für Transaktionen in der aktuellen Form bei rund 500.000 Transaktionen pro Tag. Bitcoin hat sich diesem Niveau bereits angenähert, sodass die Transaktionsgebühren in den letzten Monaten deutlich gestiegen sind. Die Implementierung einer Technologie namens SegWit könnte zu einer Vervierfachung dieser täglichen Kapazität führen, aber es wird immer deutlicher, dass es aufgrund des dezentralen und verteilten Charakters von Bitcoin eine harte Grenze dafür geben wird, wie viele Transaktionen zukünftig über die Bitcoin-Blockchain verarbeitet werden können. Jede Bitcoin-Transaktion wird in sämtlichen Netzwerk-Nodes aufgezeichnet. Die Nodes sind alle verpflichtet, eine Kopie des gesamten Ledgers aller Transaktionen zu führen. Dies bedeutet zwangsläufig, dass die Kosten für die Erfassung von Transaktionen weitaus höher sein werden als bei jeder zentralisierten Lösung, die nur eine einzige Aufzeichnung und einige Backups benötigt. Die effizientesten Zahlungssysteme sind aus gutem Grund alle zentralisiert. Es ist billiger, eine zentrale Erfassung zu führen, als mehrere verteilte Aufzeichnungen zu führen und dafür zu sorgen, dass sie synchron aktualisiert werden, ein Prozess, der bisher nur mit dem Proof of Work von Bitcoin ausgeführt werden kann. Zentrale Zahlungslösungen wie Visa oder Mastercard verwenden ein zentrales Ledger, in das alle Transaktionen übertragen werden, sowie ein vollständig separates Backup. Visa kann etwa 3.200 Transaktionen pro Sekunde oder 100,8 Milliarden Transaktionen pro Jahr verarbeiten. Die aktuellen 1 Megabyte Blöcke von Bitcoin sind in der Lage, maximal 4 Transaktionen pro Sekunde, also 350.000 Transaktionen pro Tag oder etwa 120 Millionen Transaktionen pro Jahr zu verarbeiten. Damit Bitcoin die 100 Milliarden Transaktionen verarbeiten kann, die Visa verarbeitet, müsste jeder Block etwa 800 Megabyte groß sein. Das heißt, alle 10 Minuten müsste jeder Bitcoin-Node 800 Megabyte an Daten hinzufügen. In einem Jahr würde jeder Bitcoin-Node etwa 42 Terabyte Daten oder 42.000 Gigabyte zu seiner Blockchain hinzufügen. Eine solche Zahl liegt derzeit und auch in absehbarer Zeit völlig außerhalb des Bereichs der möglichen Rechenleistung kommerziell verfügbarer Computer. Der durchschnittliche Heimcomputer oder die durchschnittliche externe Festplatte hat eine Kapazität in der Größenordnung von 1 Terabyte, was in etwa einer Woche an Transaktionen mit dem Volumen von Visa entspricht. Aus einer gewissen Perspektive lohnt es sich, die Art der Computerinfrastruktur zu untersuchen, die Visa zur Abwicklung dieser Transaktionen einsetzt. Im Jahr 2013 zeigte ein Bericht, dass Visa ein Rechenzentrum besitzt, das als digitales Fort Knox mit 376 Servern, 277 Switches, 85 Routern und 42 Firewalls beschrieben wird. Das zentralisierte System von Visa ist zugegebenermaßen ein Single Point of Failure und so nutzt es sehr große Mengen an Redundanz und freier Kapazität, um sich vor unvorhergesehenen Umständen zu schützen. Hingegen ist es im Falle von Bitcoin so, dass das Vorhandensein vieler Nodes jeden einzelnen von ihnen unkritisch macht und somit weniger Sicherheit und Kapazität erforderlich ist. Dennoch würde eine Node, die jedes Jahr 42 Terabyte an Daten hinzufügen kann, einen sehr teuren Computer erfordern und die Netzwerkbandbreite, die für die tägliche Verarbeitung all dieser Transaktionen erforderlich ist, wäre ein enormer Aufwand, der für ein verteiltes Netzwerk eindeutig unüberwindbar, kompliziert und teuer wäre. Es gibt nur eine Handvoll solcher Zentren weltweit, das von Visa, Mastercard und einigen anderen Zahlungsdienstleistern. Würde man versuchen, mit Bitcoin eine derart hohe Anzahl an Transaktionen zu verarbeiten, könnte die Währung unmöglich mit diesen zentralisierten Lösungen konkurrieren, weil man dazu Tausende von distribuierten Zentren in ähnlicher Größenordnung bräuchte. Bitcoin müsste zentralisiert werden und nur wenige solcher Rechenzentren einsetzen. Damit jedoch Bitcoin ein distribuiertes System bleibt, darf jede Node im Netzwerk nur so viel kosten, dass er für Tausende von Einzelpersonen erschwinglich ist und auf handelsüblichen PCs betrieben werden kann. Der Datentransfer zwischen den Nodes muss in einer Größenordnung erfolgen, die von der üblichen Bandbreite für Verbraucher unterstützt wird. Es ist undenkbar, dass Bitcoin jemals die gleiche Anzahl von Transaktionen on-chain ausführen wird, die ein zentralisiertes System bewältigt. Dies erklärt, warum die Transaktionskosten steigen und höchstwahrscheinlich weiter steigen werden, wenn das Netzwerk weiter wächst. Der größte Spielraum für die Skalierung von Bitcoin-Transaktionen wird wahrscheinlich Off-Chain liegen, wo verschiedene einfachere Technologien für kleine und unwichtige Zahlungen eingesetzt werden können. Dies stellt sicher, dass es keinen Kompromiss zwischen den beiden wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin geben kann, für die der Einsatz umfangreicher Rechenleistung gerechtfertigt ist: digitales solides Geld und digitales Bargeld. Es gibt keine alternativen Technologien, die diese beiden Funktionen bieten können, aber es gibt viele Technologien, die kleine Zahlungen und Konsumausgaben zu niedrigen Kosten anbieten. Die Technologie für diese Alternativen lässt sich sehr einfach implementieren und arbeitet relativ zuverlässig mit den aktuellen Banktechnologien zusammen. Die massenhafte Nutzung von Bitcoin für Händlerzahlungen ist nicht einmal halbwegs machbar, da es zwischen 1 und 12 Minuten dauert, bis eine Transaktion ihre erste Bestätigung erhält. Händler und Kunden könnten nicht so lange auf Zahlungen warten, und obwohl das Risiko eines Angriffs in Form einer Doppelausgabe nicht signifikant genug für eine einzelne kleine Zahlung ist, ist es signifikant genug für Händler, die eine große Anzahl von Transaktionen erhalten, wie am Beispiel des Angriffs auf Bitcoin Dice zu sehen ist, der später im Abschnitt über Angriffe auf Bitcoin beschrieben wird. Für Menschen, die Bitcoin als digitalen Langzeitwertspeicher nutzen wollen oder für Menschen, die wichtige Transaktionen durchführen wollen, ohne sich dabei den Regeln eines repressiven Staates unterwerfen zu müssen, sind die hohen Transaktionsgebühren ein Aufwand, der sich rechtfertigen lässt. Das Sparen in Form von Bitcoin erfordert grundsätzlich nicht viele Transaktionen, weshalb sich eine hohe Transaktionsgebühr lohnen kann. Für Transaktionen, die nicht über das reguläre Bankensystem abgewickelt werden können, wie zum Beispiel von Menschen, die versuchen, ihr Geld aus einem Land zu schaffen, das unter Inflation und Kapitalkontrolle leidet, werden die hohen Transaktionsgebühren von Bitcoin ein Preis sein, den es sich zu zahlen lohnt. Selbst bei der derzeit geringen Verbreitung hat die Nachfrage nach digitalem Bargeld und digitalem soliden Geld die Transaktionsgebühren bereits so weit ansteigen lassen, dass sie nicht mehr mit zentralen Lösungen wie PayPal und Kreditkarten für kleine Zahlungen konkurrieren können. Dies hat das Wachstum von Bitcoin jedoch nicht gebremst, was darauf hindeutet, dass die Marktnachfrage nach Bitcoin von seiner Verwendung als digitales Bargeld und digitaler Wertspeicher und nicht von seiner Verwendung für kleine digitale Zahlungen bestimmt wird. Wenn die Popularität von Bitcoin weiter wächst, gibt es verschiedene mögliche Skalierungslösungen, die keine Änderungen an der Struktur von Bitcoin erfordern, sondern die Art und Weise nutzen, wie Transaktionen strukturiert sind, um die Anzahl der möglichen Zahlungen zu erhöhen. Jede Bitcoin-Transaktion kann mehrere Inputs und Outputs enthalten und mit einer Technik namens CoinJoin können mehrere Zahlungen in einer Transaktion zusammengefasst werden, sodass mehrere In- und Outputs mit nur einem Bruchteil des sonst benötigten Speicherplatzes möglich sind. Dies könnte das Transaktionsvolumen von Bitcoin auf Millionen von Zahlungen pro Tag erhöhen und vor dem Hintergrund steigender Transaktionskosten könnte diese Alternative immer wahrscheinlicher zu einer beliebten Option werden. Eine weitere Möglichkeit zur Skalierung von Bitcoin sind digitale, mobile USB-Wallets, die physisch manipulationssicher gemacht werden und jederzeit auf ihren Kontostand hin überprüft werden können. Diese USB-Sticks würden die privaten Schlüssel zu einer bestimmten Anzahl von Bitcoins enthalten, sodass jeder, der in ihrem Besitz ist, damit die entsprechenden Beträge abheben kann. Sie könnten wie physisches Bargeld verwendet werden und jeder Besitzer könnte den Wert in diesen Laufwerken überprüfen. Obwohl die Gebühren im Netzwerk gestiegen sind, hat die Nachfrage nach Bitcoin nicht nachgelassen, wie der steigende Preis zeigt. Dies deutet darauf hin, dass den Nutzern die Transaktionen wichtiger sind als die dafür fälligen Transaktionskosten. Anstatt dass die steigenden Gebühren die Verbreitung von Bitcoin verlangsamen, kommt es nur zu einer Verlagerung der unwichtigen Transaktionen nach außerhalb der Blockchain, während die On-Chain-Transaktionen an Bedeutung gewinnen. Für die wichtigsten Anwendungsfälle von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und für nicht meldepflichtige Zahlungen sind die Transaktionsgebühren ihrem Preis durchaus wert. Wenn man Bitcoin kauft, um die Währung langfristig zu halten, ist eine einmalige, kleine Transaktionsgebühr zu erwarten, die in der Regel durch die von den Verkäufern aufgerufenen Provisionen und Aufschläge in den Schatten gestellt wird. Für Menschen, die sich der Kapitalkontrolle entziehen oder Geld in Länder mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten transferieren möchten, ist die Transaktionsgebühr durchaus lohnenswert, wenn man bedenkt, dass Bitcoin die einzige Alternative ist. Mit der zunehmenden Verbreitung von Bitcoin und Transaktionsgebühren, die so hoch steigen, dass sie für die Nutzer zu einem wichtigen Faktor werden, wird der wirtschaftliche Druck dazu führen, dass die zuvor genannten Skalierungslösungen für die Erhöhung der Transaktionskapazität, ohne dabei Änderungen vorzunehmen, die die Regeln des Netzwerks beeinträchtigen und eine Aufspaltung der Blockchain erzwingen, häufiger genutzt werden. Abgesehen von diesen Möglichkeiten wird die Mehrheit der Bitcoin-Transaktionen heute bereits off-chain durchgeführt und nur on-chain abgewickelt. Bitcoin-basierte Unternehmen wie Börsen, Casinos oder Spielewebsites verwenden die Blockchain von Bitcoin nur für Kundeneinzahlungen und Auszahlungen. Aber innerhalb ihrer Plattform werden alle Transaktionen in ihren lokalen Datenbanken erfasst, die auf Bitcoin lauten. Aufgrund der sehr großen Anzahl von Unternehmen, des Fehlens öffentlicher Daten über die auf ihren proprietären Plattformen stattfindenden Transaktionen und der sich schnell verändernden Dynamik der Bitcoin-Wirtschaft ist es nicht möglich, die Anzahl dieser Transaktionen genau zu ermitteln, aber konservativ geschätzt könnte sie sich auf das mehr als Zehnfache der Transaktionsanzahl belaufen, die auf der Bitcoin-Blockchain durchgeführt wird. Tatsächlich wird Bitcoin bereits bei den meisten Transaktionen in der Bitcoin-Wirtschaft als Reservevermögenswert verwendet. Sollte sich das Wachstum von Bitcoin fortsetzen, ist es nun natürlich, dass die Anzahl der Off-Chain-Transaktionen schneller steigt als die der On-Chain-Transaktionen. Eine solche Analyse kann dem Narrativ widersprechen, das den Aufstieg von Bitcoin begleitete und Bitcoin als Vernichter der Banken und des Bankenwesens darstellte. Die Vorstellung, dass Millionen, geschweige denn Milliarden von Nutzern das Bitcoin-Netzwerk direkt für die Durchführung jeder Transaktion nutzen könnten, ist unrealistisch, da dies bedeuten würde, dass jedes Netzwerkmitglied die Transaktion jedes anderen Mitglieds erfassen müsste. Mit zunehmendem Volumen würden diese Datensätze größer werden und eine erhebliche Rechenlast darstellen. Andererseits dürften die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin als Wertspeicher die Nachfrage nach Bitcoin weiter erhöhen, was es der Währung erschweren dürfte, als reines Peer-to-Peer-Netzwerk zu überleben. Damit Bitcoin weiter wachsen kann, muss es Zahlungsabwicklungslösungen geben, die außerhalb der Bitcoin-Blockchain abgewickelt werden, und genau solche Lösungen entstehen aus dem Umfeld der wettbewerbsorientierten Märkte. Ein weiterer wichtiger Grund, warum das Bankwesen als Institution nicht verschwinden wird, ist der Komfort, den eine Bankverwahrung bietet. Während viele Bitcoin-Puristen die ihnen gewährte Freiheit schätzen, indem sie ihr eigenes Geld halten können und sich nicht auf ein Finanzinstitut verlassen müssen, wünschen die meisten Nutzer diese Freiheit nicht und würden es vorziehen, ihr Geld aus Angst vor Diebstahl oder Entwendung nicht unter ihrer eigenen Verantwortung zu verwahren. Inmitten der aktuell sehr verbreiteten Anti-Banken-Diskussion, die heutzutage vor allem in Bitcoin-Kreisen populär ist, vergisst man leicht, dass das Einlagengeschäft ein legitimes Geschäft ist, für das es weltweit seit Jahrhunderten eine Nachfrage gibt. Man hat stets gerne dafür bezahlt, sein Geld sicher aufbewahren zu lassen, sodass man nur einen kleinen Geldbetrag mit sich tragen muss und ein geringes Verlustrisiko hat. Die weit verbreitete Verwendung von Bankarten anstelle von Bargeld wiederum ermöglicht es dem Einzelnen, jederzeit kleine Geldbeträge bei sich zu tragen, was die moderne Gesellschaft vermutlich sicherer macht, als es sonst der Fall wäre. Die meisten potenziellen Angreifer werden heutzutage davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht auf ein Opfer stoßen werden, das beträchtliche Bargeldbeträge mit sich führt, und der Diebstahl von Bankkarten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine nennenswerten Summen einbringen, wenn das Opfer sie sperren lässt. Selbst wenn es mit dem Bitcoin-Netzwerk möglich wäre, Milliarden von Transaktionen pro Tag durchzuführen, ohne dass eine Verarbeitung auf zweiter Ebene erforderlich wäre, würden viele, wenn nicht die meisten Bitcoin-Anhänger mit bedeutenden Beständen letztendlich auf die sichere Verwahrung von Bitcoin durch einen Dienstleister aus dem wachsenden Angebot dieses Sektors zurückgreifen. Hier entsteht gerade eine völlig neue Branche, die sich wahrscheinlich erheblich weiterentwickeln wird, um technische Lösungen für die Verwahrung mit unterschiedlichen Sicherheits- und Liquiditätsstufen anzubieten. Welche Form auch immer diese Branche und die von ihr erbrachten Dienstleistungen und ihre Weiterentwicklung annimmt, sie wird die Konturen eines Bitcoin-basierten Bankensystems der Zukunft prägen. Ich mache keine Vorhersagen darüber, wie diese Dienste aussehen könnten und über welche technologischen Fähigkeiten sie verfügen werden, aber ich behaupte, dass sie zusätzlich zur Etablierung einer Marktreputation wahrscheinlich auch kryptografische Beweismechanismen nutzen werden, um erfolgreich zu arbeiten. Eine mögliche Technologie, mit der dies erreicht werden kann, ist das Lightning Network. Diese Technologie befindet sich in der Entwicklung und verspricht eine deutliche Steigerung der Transaktionskapazität, indem sie es den Nodes ermöglicht, Zahlungskanäle außerhalb der Blockchain zu betreiben, die das Bitcoin-Ledger nur zur Überprüfung gültiger Salden und nicht zum eigentlichen Transfer verwenden. In den Jahren 2016 und 2017, als Bitcoin sich der maximalen Anzahl von täglichen Transaktionen näherte, wuchs das Netzwerk weiter, wie aus den Daten in Kapitel 8 ersichtlich ist. Bitcoin skaliert über die Wertsteigerung der On-Chain-Transaktionen, nicht durch eine Erhöhung ihrer Anzahl. Immer mehr Transaktionen werden off-chain an Börsen oder auf Websites abgewickelt, die mit Bitcoin arbeiten, wodurch sich Bitcoin eher zu einem Abwicklungsnetz als zu einem Direktzahlungsnetz entwickelt. Dies stellt jedoch keine Abkehr von der Funktion von Bitcoin als Bargeld dar, wie allgemein angenommen wird. Während der Begriff Bargeld heute das Geld bezeichnet, das für kleine Verbrauchergeschäfte verwendet wird, bezieht sich die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs auf Geld, das ein Inhaberinstrument ist und dessen Wert direkt übertragen werden kann, ohne dass eine Abrechnung oder eine Verbindlichkeit durch Dritte erforderlich ist. Im 19. Jahrhundert bezog sich der Begriff Bargeld auf die Goldreserven der Zentralbank und die Barabrechnung war der zwischen den Banken durchgeführte Transfer von physischem Gold. Wenn diese Analyse richtig ist, Bitcoin weiterhin im Wert steigt und die Anzahl der Off-Chain-Transaktionen zunimmt, während die On-Chain-Transaktionen nicht so stark ansteigen, würde man Bitcoin ähnlich den goldbaren Reserven mehr als Bargeld im ursprünglichen Sinne und nicht wie heute üblich als Papiergeld für kleine Transaktionen verstehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es viele Möglichkeiten für eine Erhöhung der Anzahl der Bitcoin-Transaktionen gibt, ohne die Architektur von Bitcoin in ihren Grundzügen ändern zu müssen und ohne dass alle aktuellen Node-Betreiber simultan aktualisieren müssen. Skalierungslösungen werden von Node-Betreibern bereitgestellt werden und die Art und Weise verbessern, wie die Betreiber Bitcoin-Transaktionsdaten an andere Netzwerkmitglieder senden. Dies geschieht durch das Zusammenführen von Transaktionen, Off-Chain-Transaktionen und Zahlungswegen. On-Chain-Skalierungslösungen dürften nicht ausreichen, um langfristig die wachsende Nachfrage nach Bitcoin zu befriedigen. Somit werden vermutlich Lösungen der zweiten Ebene weiter an Bedeutung gewinnen. Dies wird zu der Entstehung einer neuen Art von Finanzinstituten führen, die den heutigen Banken ähneln und für ihre Zwecke Kryptographie einsetzen sowie hauptsächlich online arbeiten werden.